بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم، نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، man weit in unserer Vortragsreihe eine Reise ins Jenseits. Und sind angekommen bei der Gesellschaft im Paradies. Nachdem wir letztes Mal eine Tour durchs Paradies gemacht haben und unser Palast, unsere Flüsse, die Quellen und so weiter kennengelernt haben, haben wir jetzt alles erforscht. Aber jetzt erkennen wir, jetzt fangen wir an, die Details zu erkennen, wie ein Baby zum Beispiel. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, und du siehst in den ersten paar Wochen und so weiter, er schaut sich überall um, er blickt, er guckt und er sieht, weil das ist alles neu für ihn. Und für den Menschen, wenn er in ein Haus reingeht, in sein eigenes Haus, das ist für ihn alles Routine, das kennt er alles. Es ist für ihn nichts Neues. Und dann in diesem Moment wird er anfangen, auf die Details zu achten. Also erstens, beim ersten Tour durch Jannah haben wir grob alles angeschaut, alles bewundert. Unsere erste Tour, nach hunderte von Jahren sind wir nach Hause gekommen. Und jetzt fangen wir erst an, die Details zu sehen. Yani, die wird Essen serviert auf goldenen und silbernen Utensilien. Es ähnelt dem Silber, beziehungsweise du erkennst es als Silbern, aber es ist durchsichtiges Silber. In Sura 76, Vers 15 bis 16. Herumgereicht werden ihnen Gefäße aus Silber und Trinkschalen, die wie aus Glas sind. Gläser aus Silber, die sie im rechten Maß bemessen. Und wie das genau das aussieht, Allah Alam, das sieht man dann erst im Paradies. Ja, ein durchsichtiges Silber. Können wir uns vielleicht nicht so viel darunter vorstellen. Und dann sagt dein Begleiter, komm, es gibt noch etwas Schöneres. Und du und deine Frau gehen dann zu zwei riesigen Gärten. Eins davon ist komplett aus Gold und eins davon ist komplett aus Silber. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in Bukhari, und es gibt zwei Gärten, Utensilien und Inhalte aus Silber. Und zwei Gärten Utensilien und Inhalte aus Gold. Nichts wird die Leute des Gartens von Eden daran hindern, ihren Herrn zu sehen, außer einen Schleier der Majestät über sein Gesicht. Teil des Genusses im Paradies ist die Gesellschaft in Jannah. Wie ich beim letzten Mal erwähnt habe, man ist dort nicht alleine. Und in Sura 15, Vers 47. Und wir nehmen weg, was in ihren Brüsten an Groll ist, als Brüder auf Liegen ruhend einander gegenüber. Ja, in ihrem Herzen ist kein Groll, kein Hass, kein Neid. Man liebt sich gegenseitig. Und Rasulullah sagte, die Herzen sind wie ein Körper. In Dunya kann es sein, dass manche Beziehungen aufgebaut sind mit Hass und anderen Sachen. Aber im Paradies ist das nicht so. Da sind die Menschen komplett gereinigt. In der Hölle gibt es auch eine Gesellschaft, die Gesellschaft in der Hölle. Aber es bringt da keinen Nutzen. Zum Beispiel im Gefängnis in Einzelhaft. Da ist es so, dass du in Einzelhaft bist, also alleine abgeschottet bist, ist schon eine Folter für sich. Weil du bist abgeschottet von der Außenwelt und der Mensch ist nicht dazu erschaffen, um alleine zu sein. Er ist ein Gesellschaftswesen. Und in der Hölle, die Gesellschaft in der Hölle, die hasst sich gegenseitig. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich in Einzelhaft bin, im Gefängnis, und danach schickt man mir einen Partner. Und dann habe ich einen Mitgefangenen. Und dieser Mitgefangene, ich könnte mit ihm reden über meine Probleme und unsere Sorgen dadurch gegenseitig lindern. In der Hölle ist das nicht so. In der Hölle, da ist man zwar mit mehreren Leuten in der Hölle, aber die Gesellschaft der Höllenbewohner untereinander tut sich die Sorge nicht vermindern, sondern da ist nur Hass unter den Menschen. In der Hölle ist Hass unter den Menschen. Der eine sagt zum anderen, du hast mich irregeleitet. Der andere sagt zum anderen, du hast mich zu dieser Sünde verleitet. Der andere sagt zum anderen, ihr habt uns in den Kuffer gebracht und so weiter und so weiter. Aber in dem Paradies ist das nicht so. Im Paradies ist diese Gesellschaft aufgebaut auf Liebe. Was ist das Gespräch der Paradiesbewohner? Allah sagt in Sura 37, Vers 50 bis 60. Sie wenden sich einander zu und fragen sich gegenseitig. Einer von ihnen sagt: Gewiss, ich hatte einen Gesellen. Der da sagte: Gehörst du wirklich zu denjenigen, die es für wahr halten? Wenn wir gestorben und zur Erde und Knochen geworden sind, sollen wir dann wirklich vor Gericht gestellt werden? Er sagt: Wollt ihr denn hinschauen? Er schaut selbst hin und sieht ihn mitten im Höllenbrand. Er sagt: Bei Allah, beinahe hättest du mich fürwahr ins Verderben gestürzt. Also man sieht hier das Gespräch der Paradiesbewohner. Und die Paradiesbewohner lachen die Höllenbewohner aus, weil diese sie in Dunya ausgelacht haben. Die Höllenbewohner haben die Paradiesbewohner ausgelacht in Dunya-Zeit. Sura 7, Vers 44. Die Insassen des Paradiesgartens rufen den Insassen des Höllenfeuers zu: Wir haben gefunden, dass das, was uns unser Herr versprochen hat, wahr ist. Habt auch ihr gefunden, dass das, was euer Herr versprochen hat, wahr ist? Sie sagen: Ja. Und dann ruft ein Rufer unter ihnen aus: Allahs Fluch kommt über die Ungerechten. Sura 83, Vers 29 bis 36. Gewiss, diejenigen, die Übeltaten begingen, pflegten über diejenigen zu lachen, die glauben, und wenn sie an ihnen vorbeikamen, einander zuzuzwinkern. Und das sehen wir heute häufig. Wenn du zum Beispiel siehst, ein Bruder mit Mashallah langem Bart und Jalabia und so weiter, mit Turban, und er läuft durch die Straßen, dann siehst du, wie die Kuffar sich gegeneinander zuzwinkern und sie ihn auslachen. Und Allah sagt weiter: Und wenn sie zu ihren Angehörigen zurückkehrten, kehrten sie zurück, indem sie es sich wohl sein ließen. Und wenn sie sie sahen, sagten sie: Diese gehen fürwahr in die Irre. Waren sie doch nicht als Hüter über sie gesandt worden. Heute aber lachen diejenigen, die glauben, über die Ungläubigen, auf überdachten Lügen gelehnt, und blicken um sich. Sind die Ungläubigen nicht doch belohnt worden für das, was sie zu tun pflegten? Was ist die Anbetung in Jannah? In Jannah ist die einzige Anbetung Tasbih, weil die Dunya war der Ort der Anbetung und der Akhir ist der Ort der Lohn oder der Strafe. Und da wir gerade im Thema Jannah sind, ist Jannah ist der Ort des Lohns. Du machst kein Salat, Zakat, Siyam, Jihad oder so. Das Einzige, was du machst, ist Tasbih. Rasulullah s.a.w. sagte: Sie preisen Allah am Morgen und am Abend. Dieser Hadith ist in Bukhari. Aber die Gelehrten sagen: Diese Ibadah ist nicht Pflicht. Ist nicht Pflicht für sie. Sie tun es von sich aus Freude. Sie machen Tasbih, wie sie atmen. Aus Freude macht man das dort, weil Allah subhanahu wa ta'ala einen diese Gnaden gegeben hat. Der nächste Punkt ist: Die Leute von Jannah können sich wünschen, was sie wollen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in Bukhari: Es gibt einen Mann in Jannah und sagt zu Allah: O Allah, ich will das Land kultivieren, yani bewässern, bebauen, bepflücken und so weiter. Allah fragt ihn: Lebst du nicht in den Vergnügen, welche du magst? Ja, warum willst du kultivieren? Warum willst du das kultivieren? Dann sagt er: Doch, aber ich liebe es. Und dann, wenn der Mann die Samen sieht, dann kommen die Pflanzen, dann werden Pflanzen wie Berge entstehen. Pflanzen wie Berge. Yani. Und anderer Hadith, Rasulullah sagt in Tirmidhi, wenn jemand in Jannah Kinder haben möchte, dann wird die Schwangerschaft, Geburt, Aufwachsen des Kindes so lange sein, wie du möchtest. Taib. Jetzt in der Frage, ob man Kinder in Jannah haben kann, unterscheiden sich die Gelehrten. Manche Gelehrte sagen, in Jannah sind keine Kinder, also in dem Sinne. Wenn die Personen es haben wollen würde, würden sie es bekommen, aber sie wollen nicht. Taib. Also sie sagen, wenn du nach Kindern fragen würdest, würdest du bekommen, aber du wirst danach nicht fragen, du wirst es nicht haben wollen. Und was sie noch sagen, manche Gelehrte, zu der Frage, ob du eine höhere Stufe, zum Beispiel du bist in Jannah, du bist in der niedrigsten Stufe und ob du in die höhere Stufe kommen kannst, weil du kannst dir alles wünschen. Da sagen die, wenn du es, wenn du danach fragen würdest, würdest du es bekommen, ja, aber du wirst nicht danach fragen. Du wirst nicht danach fragen. Taib. Jetzt kommen wir zu dem Markt in Jannah. Es gibt auch einen Markt in Jannah. Ja, nicht nur hier in Dunya gibt es Märkte, aber hier sind die Märkte, die Kampfplätze der Shayatin. Warum? Weil auf dem Markt in Dunya viel betrogen, viel gelogen, viel geschworen wird. Taib. Beim Markt, man muss es gemäß der Sahaba verstehen, bei ihnen war auch auf dem Markt Poeten und sie machen öffentliche Reden und so weiter. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in Sahih Muslim, im Paradies gibt es eine Straße, wo sie sich jeden Tag versammeln. Der Nordwind bläst auf ihre Gesichter und Kleidung und verschönert sie. Sie kehren zu ihren Familien zurück und die Familie sagt zu ihnen, bei Allah, du bist schöner geworden, nachdem du zurückgekehrtest. Und er wird sagen, bei Allah, ihr, yani seine Frauen, seid schöner geworden. Und dann hörst du einen Rufer, der alle Leute von Jannah versammelt. Und die Area, yani die Ortschaft, welche Jannah vom Feuer trennt. Und dann wird der Tod gebracht in Form einer Ziege, war das, glaube ich. Und die Leute von Jannah und Jahannam sehen sehr aufmerksam zu. Da nehmen die Engel ein Messer und töten den Tod. Also der Tod wird getötet und rufen den Paradies- und Höllenbewohner zu. Es gibt kein Sterben mehr. Also es gibt kein Sterben mehr. Sura 44, Vers 56. Sie kosten darin nicht den Tod, außer dem ersten Tod, und er bewahrt sie vor der Strafe des Höllenbrandes. Ja, ne, man stirbt nur einmal. Was stirbt, ist der Körper eines Menschen. Aber seine Seele, sein Ruh, hat Allah subhanahu wa ta'ala für die Ewigkeit erschaffen. Und Sura 18, Vers 108. Ewig darin zu bleiben, und sie werden nicht begehren, davon wegzugehen. Ja, ne, die Paradiesbewohner. Taib. Das letzte Dua der Paradiesbewohner, was ist das? Das ist in Surah 10, Vers 10. Ihr Ausruf darin wird sein, preis sei dir, O Allah. Und ihr Gruß darin, Friede. Und ihr abschließender Ausruf, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Yani, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Das, was ich meistens beim Ende sage. Aber ich sage da'wana, nicht da'wahum. Deswegen arabische Grammatik. Al-Muhim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in Sahih Muslim, Allah wird sagen, O Paradiesbewohner, die werden sagen, Labbaik Allah, zu Diensten, ja Allah. Und Allah wird sagen, seid ihr zufrieden? Und sie sagen, warum sollten wir nicht zufrieden sein, wenn du uns gegeben hast, wenn du uns das gegeben hast, was du keinem anderen Geschöpf gegeben hast? Allah sagt dann, ich gebe euch etwas Besseres. Und sie sagen, O Allah, was gibt es Besseres als dies? Allah sagt, meine Zufriedenheit mit euch und niemals Zorn mit euch. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in Sahih Muslim, wenn diejenigen, die das Paradies verdienen, darin eintreten, wird Allah zu ihnen sagen, wünscht ihr euch etwas? Sie werden sagen: O Allah, du hast unsere Gesichter erhellt und uns ins Paradies eintreten lassen, vor dem Höllenfeuer bewahrt, wir wollen nichts mehr. Da sagte Rasulullah: Allah erhebt den Schleier von seinem Gesicht und es gibt nichts Besseres als das. Ja, das Allah subhanahu wa ta'ala zu sehen, das ist der größte Genuss in Al-Jannah. Es gibt keine Frucht, die so gut schmeckt, wie das Ansehen Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, dieser Genuss davon, meine ich. Taib. Diejenigen mit der niedrigsten Stufe in Jannah werden Allah subhanahu wa ta'ala einmal die Woche an Jumu'ah sehen. Einmal die Woche an Jumu'ah werden sie Allah sehen. Und für die höchsten Stufen in Jannah, die werden Allah subhanahu wa ta'ala zweimal am Tag sehen dürfen. Taib, jetzt reden wir über den letzten der Paradiesbewohner. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt im Bukhari: Einige der Muslime kommen aus dem Feuer heraus, nachdem sie das Feuer berührt haben, welches ihre Farbe veränderte. Nach diesem treten sie ins Paradies ein und die Leute des Paradieses werden sie Al-Jahannimin nennen, also die Leute aus der Hölle. Und Rasulullah sagt in anderen Überlieferungen im Muslim: Die Höllenbewohner, die ewig darin verweilen, sind diejenigen, die verdammt dazu sind. Sie werden weder darin leben noch sterben. Diejenigen, die vom Feuer betroffen werden, also temporär, ja, eine Zeitweise, wegen ihrer Sünden, ja, die Muslime, werden zu Kohle und werden dann in Gruppen und um die Flüsse herum verteilt. Und das Wasser wird über sie geschüttet und sie werden wie Samen wachsen. Taib, wie waren die Engel, die erkennen? Die Engel erkennen diese an den Sujud-Merkmalen. So, jetzt stellt man sich die Frage, wie wird einer gefunden, der nicht mal betet? Und man muss sich auch, es gibt auch einen Hadith, wo über Jibril a.s. er hat Jannah betreten. Also als Allah Jannah und Jahannam schuf, also sofern ich mich jetzt nicht falsch erinnere, wallahu alam, Jibril a.s. betrat Jannah. Und er sagte, jeder wird das Jannah betreten. Und er betrat danach Jahannam und er sagte, keiner wird es betreten. Und danach ging er nochmal und sah, dass Jannah mit Schwierigkeiten beschmückt war, und sagte, keiner wird es betreten. Dann ging er zu Jahannam, welches mit Begierden geschmückt war, und er sagte, alle werden es betreten. Dieser Hadith ist in Sahih Muslim. Und dieser Merkmal, Al-Jahannamin, dieser, also die werden ja an diesem Merkmal erkannt. Das ist keine Erniedrigung für diese Leute. Vielmehr ein Zeichen dafür, von Allahs Gnade, dass er diese Leute gerettet hat. Also es ist keine Brandmarkung, was man vielleicht falsch verstehen könnte, dieses Merkmal, was man kriegen wird, wenn man in der Hölle seine Sünden abgebrannt hat. Das ist kein Zeichen der Erniedrigung. Wir beenden hier inshallah. Und machen beim nächsten Mal mit unserem letzten Vortrag von dieser Serie und beenden dann diese Serie inshallah beim nächsten Vortrag und reden über die Leute von Jannah. Taib, und Allah weiß es am besten, wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.